sei wie der Wind. So will ich leben, denn diese Welt hat mir so viel zu geben. Sie ist grenzenlos in Farbe und Form. Ganz ohne Zwang, ganz ohne Schranken, nur voller seifenblasiger Gedanken. Ein Leben für mich, ein Leben weit abseits der Norm. In meiner Welt ist alles erlaubt, solang man nur an Leidenschaft glaubt. Alles probieren, was immer es sei, ohne Ballast, unangepasst und frei. Mit Läufertum und Drill sind mir fremd. Ich trug noch nie ein Uniformhemd. Wo andere stehen, da geh ich vorbei. Ohne Ballast, unangepasst und frei. Es gibt noch viel mehr Wege als nur den Weg nach Haus. Ich will sie alle gehen und nicht nur geradeaus. Weit drüber hinaus. Es kann doch nicht sein, dass Gutes entsteht, wenn sich früh bis spät die Tretmühle dreht. Ich mach nicht mit bei der Quälerei. Nur jeden Tag tun, was ich mag. Unkompliziert sehen, was passiert. Ohne Ballast, unangepasst und frei. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ist der Ausblick von hier oben nicht fantastisch? Es ist atemberaubend. Und meine Wohnung ist gleich da hinten, sehen Sie? Der Blick von dort ist übrigens noch schöner. Interessanter Versuch, Monsieur Cossard. Hatte ich schon erwähnt, dass ich glücklich verheiratet bin? Ich glaube, das Wort glücklich habe ich bisher noch nicht gehört. Dann wissen Sie es jetzt. So glücklich, dass Sie alleine in ein Tanzlokal gehen? Henri ist mit dem Außenminister in Spanien. Es mag nicht den Konventionen entsprechen, dass ich allein ins Moulin Rouge gehe. Allerdings nicht. Aber es hat nichts zu bedeuten. Und lieben Sie nur das Zusehen? Oder würden Sie nicht viel lieber selbst dort stehen und die Beine in die Luft werfen? Die Gräfin de Fontillac als Revue-Tänzerin. Soweit breche ich die Konventionen nun doch nicht. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen uns beiden. Wenn ich auf der Bühne stehen und im engen Kleid tanzen wollte, dann würde ich es einfach tun. Sie? Natürlich würde ich mir vorher die Beine rasieren. Es gibt noch viel mehr Wege als nur den Weg nach Haus. Ich will sie alle gehen und nicht nur geradeaus, weit drüber hinaus. Ich koste sie aus, ich sehe es an, das Ja-Sager-Heer. Und sage nein, ich will so viel mehr. Denn viel zu schnell ist alles vorbei. Bis zu dem Tag, tun was ich mag. Ich ganz allein, nichts schränkt mich ein. Ohne Ballast, unangepasst und frei.